Пятый урок. Fünfte Lektion. Nach der Stadtrundfahrt. Also, meine Damen und Herren, unsere Stadtrundfahrt ist zu Ende. Ich verabschiede mich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bitte einen Augenblick. Haben Sie es sehr eilig? Eigentlich nicht so sehr. Wir haben einen Vorschlag. Dürfen wir Sie zu einer Tasse Kaffee einladen? Wissen Sie, meine Kinder, meine Hauspflichten. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Tun Sie uns den Gefallen. Meinetwegen gehen wir. Und wo gehen wir hin? Das müssen Sie entscheiden. Sie kennen sich da aus. Sie sind da zu Haus. Da in der Nähe gibt's ein Café.